Und dieser Staatsbesuch von Königin Elisabeth in Österreich ist wohl als das internationale Ereignis des Jahres in Österreich zu betrachten. Der rote Teppich liegt, die Gardekompanie ist angetreten. Es wartet der Soldat, der das Trompetensignal geben soll, wenn die Königin in der Tür des Flugzeuges erscheint. Es ist ein herrliches Wetter hier draußen in Schwechat. Nur ganz wenige Wolken sind auf dem Himmel. Sonst ist der Himmel strahlend blau. Die Sonne brennt herunter. Es ist Elisabeth II. Von Thomas Bernhard. Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Gerhardt. Das Arbeiten angenehmer. Und damit, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen... 7:30 Uhr früh. Richard schiebt Herrenstein, der in einem schwarzen Anzug im Rollstuhl sitzt, an das Fenster. Ich habe meine Zähne vergessen. Richard geht hinaus und holt die Zähne. Wir haben nun etwas Zeit, Ihnen, meine Damen und Herren, die... Ich sehe nichts. ...vorzustellen. Zunächst also diese fürchterlichen Leute, das habe ich notwendig gehabt. Elisabeth II. Richard kommt herein. 20. April 1926 als erstes Kind des Herzogs und der Herzogin von York geboren. Herrenstein nimmt das Gebiss und steckt es in den Mund. Ich sehe ja jeden Tag weniger. Kann kaum atmen, alles tut mir weh. Und es ist mir auch alles widerwärtig. Sagen Sie Dr. Friedländer, dass er heute kommen muss. Wir sind ja morgen nicht mehr da. Wie viele Leute kommen denn zu diesem Schaueranlass? 20 oder 30, sagt Ihr Neffe. Dieser ekelhafte Mensch. Im Grunde habe ich Viktor immer gehasst. Wir wachen auf und sehen nichts als Scheußlichkeit, Hinfälligkeit und Scheußlichkeit. Das Fräulein Zallinger ist schon aus der Stadt zurück. Sie lesen mir immer zu laut vor, Richard. Lauter, sage ich immer. Das heißt aber nicht laut. In Bad Gastein haben Sie mir auch zu laut vorgelesen. Dieses fürchterliche Klima ist ja tödlich. Aber Sie haben mir ja abgeraten. Auch Dr. Friedländer hat mir abgeraten. Für Sie ist Bad Gastein tödlich, haben Sie gesagt. Wörtlich haben Sie gesagt, tödlich. Aber gerade davon war ich ja fasziniert, dass Sie gesagt haben, tödlich. Der Dr. Friedländer hat mir ja auch abgeraten. Es wäre beinahe mein Tod gewesen. Leute mit Herzfehlern holen sich in Bad Gastein den Tod. Kaum werden wir geboren, fliehen wir den Tod. Die ganze Menschheit läuft nur dem Tod davon. Sie flieht den Tod, die Menschheit. Widerlich. Die Masse ist widerlich. Aber wehe, wir verweigern uns ihr. Sie zertrampelt uns. Glauben Sie wirklich, dass mir Althaussee gut tut? Ich habe Althaussee immer gehasst. Diese alten Häuser, diese alten Leute, alles muffig und vermodert, alles feucht. Ich verstehe gar nicht, dass es Leute gegeben hat, die sich freiwillig in Althaussee angesiedelt haben. Schriftsteller, Komponisten, Komödianten, dieses ganze Gesindel hat sich dort angekauft. Vor der Jahrhundertwende und danach. Kaum haben die Leute Geld, kaufen sie sich diese alten scheußlichen Häuser, gehen in Dirndlkleidern herum und in Lederhosen und machen sich mit Fleischhauern und Holzhackern gemein. In den Bergen bekomme ich keine Luft. Was machen wir in Althaussee? Wir haben dort keinerlei Abwechslung. Nein. Ich fahre nicht nach Althaussee, nur weil Ihre Tante dort lebt. Alles ist trüb. Ist es denn heute trüb? Es ist ein klarer Tag. Ich sehe fast nichts. Ich höre fast nichts und ich sehe fast nichts. Aber ich habe mich an den Zustand gewöhnt. Nie sehe ich diese Leute und auf einmal kommen sie alle hierher. Entsetzlicher Gedanke. Aber ich kann mich nicht weigern, sie zu empfangen. Die haben es ja doch nur auf mein Lebenswerk abgesehen. Aber ich vererbe ja diesen Leuten nichts, wie sie wissen. Ich habe ihnen ja gesagt, dass ich diesen Leuten nichts vererbe. Mich hat Verwandtschaft immer abgestoßen, mit den Jahren immer mehr. Es stellte sich heraus, dass alle diese Leute nichts wert sind. Wir verfolgen sie und beobachten sie und entdecken ihre Nichtswürdigkeit. Ich kann nicht sagen, dass ich einen einzigen von meinen Verwandten jemals geliebt hätte. Nicht die geringste Sympathie, das ist die Wahrheit, habe ich jemals auch nur für einen meiner Verwandten aufgebracht. Wenn wir ihre Heuchelei abziehen, bleibt von all diesen Menschen nichts zurück als ihre Hässlichkeit. Es macht mir nichts aus, dass ich gehasst werde. Der Hass der Leute ist mir zur Gewohnheit geworden. Wir packen in die Menschen hinein, was nur geht, und sind dann enttäuscht. Ich sehe nur Schmutz. Alles ist schmutzig. Aber der Boden ist doch gestern poliert worden. Nicht wahr, Fräulein Zallinger? Der Fußboden ist doch erst gestern poliert worden. Ja, natürlich, Ihr Herrenstein. Ich kann hinschauen, wo ich will. Ich sehe nur Schmutz. Unerträglicher Gedanke, dass alle diese Leute hierher kommen, ausgerechnet jetzt. Schamlos neugieriges Volk, die Wiener. Wie viel sind es denn, Fräulein Zallinger? 30 oder 40? Ein entsetzlicher Gedanke. Und das einen Tag vor der Abreise. 30 oder 40? Weil ich 2 oder 3 Leuten gesagt habe, sie können herkommen und Elisabeth II. Sehen, kommen 30 oder 40. Und der Anlass ist dieser lächerliche, ausgerechnet heute, wo wir auf das Heldweinbegräbnis müssen, wo wir morgen auf den Semmering fahren. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich nicht ganz woanders hinfahre. Vielleicht fahre ich in die Karpaten. Zu meiner Nichte. Was sagen Sie, Richard? Wäre das nicht eine Idee? Vielleicht, Herr Herrnstein. Vielleicht. Dort muss es doch wirklich ruhig sein in den Karpaten. Dort muss ich mich doch beruhigen können. Aber ist es nicht zu bergig? Sie können mich doch nicht fortwährend auf- und abschieben. Deshalb habe ich ja gesagt, auf den Semmering, weil wir dort diesen gleichmäßig ebenen Weg haben. Wie ich diesen Weg hasse. Nichts als jeden Tag diesen Weg, immer derselbe Blick. Aber die Semmeringluft soll gut sein für Herzkrankheit. Haben Sie nicht an die Karpaten gedacht? Ich habe an die Karpaten gedacht, Herr Herrnstein. Ich habe Ihnen ja auch die Karpaten empfohlen. Die Karpaten empfohlen? Wann haben Sie mir denn die Karpaten empfohlen? Wirklich? Sie haben mir die Karpaten empfohlen? Die Vergesslichkeit nimmt zu. Wenn wir alles vergessen haben, haben wir nichts mehr. Dann sind wir tot. Wir existieren ja nur, weil wir noch nicht alles vergessen haben. Wissen Sie, dass ich eine Einladung nach Toronto habe? Das habe ich noch nie gehabt. Eine Einladung nach Toronto. Die Leute wissen nicht, dass ich nicht gehen kann. Sonst hätten sie mich nicht nach Toronto eingeladen. Oder sie haben mich nach Toronto eingeladen, gerade weil sie wissen, dass ich nicht gehen kann. Herrnstein, der Großindustrielle mit den Kunstfüßen. Wahrscheinlich steckt hinter dieser Einladung eine dieser Gemeinheiten großer Firmen. Ich habe mein Lopirin noch nicht genommen. Ich habe geträumt, ich sei eine Wachspuppe, die plötzlich auf einen glühenden Herd gesprungen ist. Auf einen Arme-Leute-Herd. Es ist doch lächerlich, womit wir uns konfrontieren. Haben Sie denn auch so schreckliche Träume? Das kann ich nicht sagen, Herr Herrnstein. Sie träumen also schön? Nicht schrecklich, nicht schön, aber auch nicht schrecklich. Die Lösung ist, sich ganz einfach immer wieder urplötzlich umzudrehen und weiterzugehen. Das sage ausgerechnet ich. In Rom habe ich gedacht, ich könne allein aufstehen, dass ich sie nicht brauche, habe ich gedacht. Ich habe den Versuch gemacht und bin aus dem Bett gefallen. Prompt. Es war kein Unglücksfall. Es war die Rache für meinen Entschluss. Ich wollte einmal unabhängig sein von Ihnen, aber ich scheiterte. Sie wissen, ich bin dann tagelang mit diesen fürchterlichen Rückenschmerzen im Bett gelegen. Es ist falsch, wenn sich ein Krüppel immer wieder im Hustler einmietet. Das Hustler ist ja letzten Endes auch ein hässliches Hotel. Ich weiß gar nicht, warum ich immer wieder sage, das Hustler ist schön. Den Blick auf die spanische Treppe hasse ich wie nichts sonst. Rom kommt nicht mehr in Frage. Wie Rom vor 30 Jahren. So ist heute Lissabon. Da fahren wir so bald als möglich hin. Ich liebe diese Stadt. Ist Ihnen aufgefallen, dass nirgends auf der Welt so viele Krüppel herumlaufen wie in Lissabon? An jeder Ecke ein von Krebs überwuchertes Gesicht, abgestorbene Nasen, angefressene Ohren. In Lissabon regieren die Krankheiten absolut. Das fasziniert mich wahrscheinlich. Nennen Sie es Perversität, Richard, ich bin von den Verunstaltungen der Körper angezogen. Gleichzeitig von der Schönheit dieser Stadt und von der Masse ihrer Körperverunstaltungen. Aber natürlich gibt es auch so viele schöne Menschen in Lissabon. Perzentuell gesehen mehr als in anderen europäischen Großstädten. Schon als ganz junger Mensch, etwa 15 Jahre vor dem Unglück, habe ich mir im Avenida Palace zwei Zimmer genommen, um Ruhe zu haben. Sozusagen ein leeres Zimmer als Puffer gegen die Gemeinheit der übrigen Welt. Wand an Wand mit fremden Leuten vertrage ich nicht. Je älter ich werde, desto weniger. Kann ich den Tee schon bringen? Ja, natürlich. Bringen Sie den Tee. Es stimmt nicht, dass ich kein Bedürfnis nach der Welt mehr habe. Das habe ich gestern mehr oder weniger gedankenlos gesagt. Ich habe das größte Bedürfnis danach, Richard. Es gibt zwei Länder, in die ich noch fahren will. Ich will nach England und ich will nach Portugal. Und nach Polen, natürlich, in mein absolutes Lieblingsland. Nie war ich glücklicher als in Polen. Niemand versteht das. Die Leute schütteln, auch wenn sie nicht schütteln, fortwährend den Kopf, wenn ich von Polen schwärme. Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Mir scheint, es ist eine Ewigkeit. Das Unglück der Menschen ist ja allein, dass sie überhaupt geboren sind. Wir stellen immer die dümmsten Fragen. Wir sind ja auch dumm, durch und durch dumm, verkrüppelt und dumm. Alle sind sie verkrüppelt und dumm, körperlich und geistig verkrüppelt und dumm, ohne Ausnahme. Es werden nur dumme Gedanken ausgesprochen, es wird nur Verkrüppeltes gesagt. Wenn es noch so gut gedacht ist, ist es doch verkrüppelt gedacht. Wenn es noch so gut gesagt ist, es ist doch verkrüppelt gesagt. Die ganze Welt ist von Dummheit durchsetzt. Die ganze Welt ist eine verkrüppelte, aber es gibt natürlich kunstvolles Verkrüppeltes. Kunstvoll Verkrüppeltes. Hat es Sie nie gereizt, Künstler zu sein? Das wollen doch die Leute. Alle drängen Sie auf die Bühne. Alle wollen Sie auf das Podium. Gleich für was das Podium ist. Schauspielerei, Konzertmacherei, Wissenschaftlerei. Dahin drängen Sie alle. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie ein guter Schauspieler sind. Sie sind eine Fundgrube für einen Regisseur. Mit Ihnen kann ein Regisseur alles machen. Schauspielerei hat mich aber doch immer abgestoßen. Wenn ein Haufen Dummköpfe auf der Bühne gegeneinander rennt. Selbst Ihre Stimme ist eine Schauspielkunststimme. Alle Leute haben doch Lust auf Theater, auf Verkommenheit. Ich habe diese Lust nie gehabt. Sie sind ein besinnlicher Mensch, Richard. Kontrolliert, diszipliniert, das zeichnet Sie aus. Sie sind die Verlässlichkeit in Person, Sie sind ganz unösterreichisch. Andererseits haben Sie gar nichts Deutsches an sich, dann wären Sie auch nicht hier. Sie sind ein eigenartiger Mensch. Ihr größter Vorteil ist, dass Sie nichts von einem Widerspruchsgeist in sich haben. 25 Jahre im Hause Herrenstein, der Gedanke ist mir persönlich grauenhaft. Aber Sie bedrückt er nicht. Ich bin ja auch wie ein Vater zu Ihnen. Sie sind der einzige Mensch, den ich aushalte. Ich kann nicht sagen, warum. Es ist die Tatsache, mein lieber Richard. Sind Sie ehrlich, Fräulein Zallinger? Wo fahren Sie lieber hin, auf den Semmering oder nach Althaussee? Nach Althaussee, Herr Herbenstein. Dass Sie immer alle in dieses perverse Künstlerloch wollen, wo der Tod lauert, oder wenigstens die tödliche Langeweile. Ich bin auch noch nicht entschieden. Schließlich ist es egal, wohin ich fahre. Die Hauptsache weg von Wien, diese Stadt ist mehr und mehr unerträglich. Ich hasse Wien und ich hasse die Wiener. Was ist denn in der Oper heute? Andrea Chenier. Dieser ekelhafte Giordano, mit dem ich übrigens verwandt bin um drei Ecken. Jedenfalls eine Nichte von Giordano ist auch eine Nichte von mir. Das ist mir alles zu kompliziert. In die Oper gehe ich nicht mehr so bald. Dann noch eher ins Burgtheater, in diese permanente Schauerbühne. Ein neuer Direktor, sagen die Leute. Aber das ist doch auch ein Scharlatan. Die Deutschen kommen immer als frischer Wind herein und bald ist es wieder die gähnende Leere, die einen anödet. Wie viele Direktoren ich auf dem Burgtheater schon erlebt habe. Und im Grunde hat sich nichts geändert. Diese perverse Stückevernichtungsmaschine. Die neuen Gesichter sind in kurzer Zeit wieder die alten und der neue Geist ist der vorgestrige. Dieses Haus ist immer verstaubt gewesen. Schauspieler sind mir widerwärtig. Da höre ich noch lieber die stumpfsinnigen Sänger in einer Mozart-Oper. Wann wird denn Così fan tutte wieder gespielt? Soll ich nachschauen? Ja, schauen Sie nach, Fräulein Zallinger. Das Einzige, das mir in der Oper immer gefallen hat, war wirklich Così fan tutte. Da ist es mir auch egal, wer dirigiert. Das ist ja eine Musik, die nicht umzubringen ist. Alles andere ist ja doch immer haarsträubend. Aber ich kann nicht jede Woche in Così fan tutte gehen. Wann ist Così fan tutte? Heute ist Maskenball. Schauerlich. Verdi mag ich nicht, diese Tränendrüsen Italianità. Geht nur ins Ohr, um die Gehörgänge zu verschmutzen. Ich gehe nur in Mozart-Opern, die langweilen mich auch, aber auf höchstem Niveau. Und zu Wagner. Wann ist Così fan tutte wieder? Ich steht gar nicht auf dem Programm. Das sieht diesen Dummköpfen gleich, dass sie Così fan tutte, die einzige Oper, die überhaupt etwas wert ist, nicht ansetzen. Andrea Chenier, dieser sentimentale Heroenkitsch. Sie sind doch auch kein Anhänger von Giordano und Konsorten. Das trieft ja vor Verlogenheit. Mögen Sie Giordano oder nicht? Natürlich nicht, Herr Herrnstein. Natürlich nicht. Es ist unerträglich, wenn Sie immer natürlich nichts sagen. Es gibt Tage, da sagen Sie nichts anderes. Fräulein Zallinger, wissen Sie denn, wer wirklich heute kommt? Die englische Königin hat mir noch gefehlt, weil ich meinem Neffen gesagt habe, er kann kommen, kommen jetzt 40 Leute. Die haben ja gar nicht Platz hier. Die schlechte Luft dieser Leute bringt mich ja um. Gerade heute hatte ich schon in aller Früh ein ungeheures Literaturbedürfnis. Das ist jetzt wieder alles zunichte. Wo haben wir denn die Wahlverwandtschaften liegen gelassen? Im Speisezimmer. Im Speisezimmer, absurd. So weit ist es gekommen, dass Sie mir im Speisezimmer die Wahlverwandtschaften vorlesen und das Buch auch noch dort liegen lassen. Im Speisezimmer liegen gelassen. Absurd, absurd. Sie haben sie liegen gelassen, Richard. Bis 3:30 Uhr haben Sie mir Tolstoi vorgelesen. Völlig daneben gegangener Ablenkungsversuch. Gerade heute wäre ein Tag für die Wahlverwandtschaften. Eine ideale Lektüre. Weder besonders geistvoll, noch ausgesprochen dumm. Sie lesen ja nicht, Sie glücklicher Mensch. Ihnen hat Goethe noch nicht die Welt verdorben. Mir hat er sie nach und nach verekelt. Überhaupt habe ich mir durch Literatur die Welt verfinstert. Aber es vergeht doch keine Woche, dass Sie mir nicht wenigstens ein Buch vorlesen. Ein Buch vorlesen, vorlesen, vorlesen. Und ich langweile mich doch tödlich dabei. Aber mit dieser tödlichen Langeweile bin ich noch zufriedener als ohne. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass der Direktor Holzinger kommt? Was? Der heute? Hierher? Sie haben ihn ja herbestellt für 11 Uhr. Das hat mir noch gefehlt. Ich sagte doch, dass Samstag die Königin von England kommt. Samstag, habe ich gesagt, kommt die Königin von England. Da können Sie doch nicht den Direktor Holzinger empfangen. Sagten Sie das? Sie sagten das. Sie. Ich sagte, Samstag kommt die Königin von England. Da kann doch der Direktor Holzinger nicht kommen. Und ich habe nicht auf Sie gehört. Ich habe tatsächlich nicht auf Sie gehört. Das ist ja eine Katastrophe. Wann kommt denn die Königin? Gegen 12, sagt das Fräulein Zallinger. Gegen 12. Und 11 kommt der Direktor Holzinger. Wie mich vor diesem Menschen ekelt, wie er spricht und was er sagt, was er anhat, wie er sich bewegt, wie er immer wieder abrupt sagt. Andauernd sagt er abrupt. Und ich sehe keine Veranlassung dazu. Abrupter Abschluss, sagt er. Abrupte Zinssenkung. Die Leute gewöhnen sich so ein schauerliches Wort an und bringen es lebenslänglich nicht mehr weg. Ich selbst habe ja jahrelang das Wort wunderbar gesagt. Absurd, nicht wahr? Die englische Königin hat doch gar keinen Reiz. Die ganze Sippschaft nicht, alle sehen sie gleich dumm aus. Aber die Leute sind fasziniert davon. Meinem Neffen habe ich gesagt, nun gut, du kannst herkommen, schau sie dir an. Mich interessiert die Königin von England nicht. Mich haben solche Leute nie interessiert. Wenn die Königin gegen 12 kommt, haben wir ja gar nicht mehr viel Zeit. Ich lasse mich von dem Gedanken nach Altaussee oder auf den Semmering nicht quälen. Es ist ja egal, in welche Richtung wir fahren. Wie geht es denn Ihrer Tante? Hat sie noch diese Beinkrämpfe? Sie ist bei einem Bad Ischler Arzt in Behandlung. Bei einem Bad Ischler Arzt? Die Bad Ischler Ärzte gelten doch als die schlechtesten Ärzte überhaupt. Die bringen doch jeden wegen einer Kleinigkeit um. Bad Ischl ist doch widerwärtig. Die Leute sitzen in ihren Häusern und frieren und gehen, wenn sie überhaupt aus ihren Häusern herausgehen, in die Konditorei Zauner. Heute eine der geschmacklosesten Konditoreien überhaupt. Je größer eine Geschmacklosigkeit im Salzkammergut ist, desto beliebter ist sie. Das Salzkammergut-Publikum ist das geschmackloseste überhaupt. Haben Sie denn die Vorhänge aufgezogen? Natürlich, Herr Herrnstein. Ich sehe alles im Nebel. Und es ist vollkommen klar, sagen Sie? Ein vollkommen klarer Tag, Herr Herrnstein. Der richtige Tag für die Königin von England. Ich mag diese Leute nicht. Burberry und Greenfell-Puppen. Mit ihrem stupiden Lächeln, ob sie sich mit Staatsoberhäuptern oder mit ihren Hunden zeigen, es ist immer das Gleiche. Die ganze Brut ist scheußlich. Sie waren doch mehrere Male in England, Richard. 7 Mal. Sie sind im Grunde weit gereist. Möglicherweise weiter gereist als ich. Ich war nicht 7 Mal in England. Ich war nur 3 Mal in England, davon 2 Mal in Schottland. Die Hebriden sind schon faszinierend. Faszinierende, schroffe Felsen. Ich war auch in Irland. In Nordirland. In Nordirland und in Irland. Und in Wales. Irgendwie merkt man, dass Sie so oft in England und in Irland waren. Was zog Sie denn so an dort? Freunde. Freunde. Ich habe auch in England keine Freunde. Dem Direktor Holzinger bieten Sie aber bitte nichts an, keinen Schluck. Diese Leute glauben, Sie müssen Ihr Glas austrinken. Nicht eher gehen Sie. Ich will, dass der Mann gleich wieder verschwindet. Alles heuchlerische Subjekte. Aber wir haben Sie notwendig. Ohne Sie wäre schon längst alles zusammengebrochen. Das ist das System. Ein Mann, der alles zusammenhält und eine Reihe solcher Subjekte, die von diesem Mann dirigiert werden. Skrupellos, mehr oder weniger. Aber wer ist nicht skrupellos? Wir denken ja nicht mehr an Geld und Besitz. Das ist jahrzehntelang kein Thema. Wir handeln aus Gewohnheit. Wir müssen die Leute kurz halten und ihnen mit größter Freundlichkeit entgegenkommen. Und ihnen sagen, dass sie unentbehrlich sind. Und ihnen gleichzeitig mit ihrer Entlassung drohen. Fräulein Zallinger, was machen Sie denn da? Warum tragen Sie denn diesen Tisch da herein? Für das Buffet, Herr Herrnstein. Das ist ja fürchterlich, dass wir diesen Leuten auch noch ein Buffet machen. Es ist doch hoffentlich nicht vom Demel. Selbstgemachtes, Herr Herrnstein. Die Leute kommen her und fressen hier auch noch alles auf. Das ist der Wahnsinn, dass ich die Leute alle eingeladen habe. Ich habe sie ja nicht eingeladen, sie haben sich eingeladen. Nur der Neffe, dachte ich, nur der Neffe. Und jetzt kommen 40 Leute. Zum Schluss kommen noch mehr als 40. Haben denn überhaupt 40 Leute Platz hier? Das frage ich mich auch. Ein Mensch, der jahrelang völlig allein lebt. Nur mit Ihnen, Richard, mehr oder weniger nur mit Ihnen. Das Fräulein Zahlinger zählt ja nicht, alle anderen zählen ja nicht. Und plötzlich kommen 40 Leute. Die Wiener sind ja so abstoßend neugierig. Sie laufen auch zu Hunderttausenden zusammen, wenn ein Affe die Maria-Hilfer-Straße herunterkommt. Das macht keinen Unterschied. Und das alles, wo wir doch am Nachmittag auf das Begräbnis von Heldwein müssen. Verstorbener Juwelier. Selbst einer solchen Lächerlichkeit geben wir nach. Köchert, Heldwein, Fischmeister, alle sind jetzt tot. Die Juweliere von Wien sind ausgestorben. Die Söhne zählen ja nicht, die Söhne sind nichts wert. Dass wir uns schon zu den Juwelieren herablassen, ist ungeheuerlich, Richard. Im Grunde stirbt in dieser Jahreszeit ja jeden Tag jemand, den wir kennen. Da müssen wir andauernd auf die Friedhöfe laufen. Warum schleppen Sie denn die Tische allein hier herein? Sie haben doch Helferinnen. Sie ruinieren sich Ihre Wirbelsäule, Fräulein Zahlinger. Sie werden sehen, Sie ruinieren sich Ihre Wirbelsäule. Könnten wir nicht Musik hören? Etwas Klassisches, Richard? Fräulein Zahlinger, wäre es nicht der Augenblick, Musik zu hören? Nein, keine künstliche Musik. Sie sollen spielen. Spielen Sie uns doch etwas vor, Fräulein Zahlinger. Ein kleines, kurzes, klassisches Stück. Sie spielen doch Chopin so schön. Es ist doch sicher ein Jahr, dass Sie etwas gespielt haben. Warum Sie nicht mehr Klavier spielen, weiß ich nicht. Auf einmal haben Sie es aufgegeben. Stellen Sie sich nicht so an, Fräulein Zahlinger, wo Sie doch ausgebildete Pianistin sind. Und Ihr Vater war doch Kapellmeister, ein so hochgezüchtetes Talent, gibt man doch nicht einfach über Nacht auf. Nun spielen Sie. Sie hat doch jeden Tag etwas gespielt. Warum spielt sie nicht mehr? Schreckliche Person. Es war doch immer so angenehm, wenn sie spielte, nicht wahr, Richard? Chopin, Schumann. Ich mag Klavier nicht. Es ist nur für den perversen Geschmack. Selbst Horowitz ist nicht zu ertragen, aber als Stimulanz. Als Stimulanz. Das Frühstück hat mir den Magen verdorben. Sie ist natürlich ganz aus der Übung. Was wir nicht fortwährend üben, geht uns in die Brüche. Sie spielt doch sehr tölpelhaft, finden Sie nicht, Richard? Uninspiriert, Herr Herrnstein. Missbrauch der hohen Kunst. Aber ich glaube nicht, dass das Klavierspiel hohe Kunst ist. Ein Ohrenzeitvertreib, ja, aber nicht hohe Kunst. Das Klavier hat so etwas Pfauenhaftes. Es ist genug, Fräulein Zahlinger, es ist genug. Es geht nicht mehr so gut wie früher. Ihr Vater war ein so angesehener Mann. Liegt er nicht auf dem Kommunalfriedhof in Salzburg? Ja, Herr Herrnstein. Er hatte eine Kapellmeisterklasse am Mozarteum. Ja, Herr Herrnstein. Ein vorzüglicher Mann, Ihr Vater. Wie geht es denn Ihren Schwestern? Meinen Schwestern geht es gut. Mein Gott, nicht alle sind glücklich verheiratet. Muss ich denn überhaupt da sein, wenn die Leute kommen? Ich muss doch im Grunde gar nicht da sein. Ich bin doch völlig überflüssig. Finden Sie nicht auch, Richard, dass ich völlig überflüssig bin in dieser Angelegenheit? Aber ich will Sie doch alle sehen. Guggenheim kommt sicher auch herüber, mein philosophischer Nachbar. Mit Guggenheim habe ich schon als Dreijähriger auf der Ringstraße gespielt und im Stadtpark natürlich. Er hätte nicht aus England zurückkommen sollen. Die Enttäuschung blieb nicht aus. Die Österreicher sind ein verkommenes Volk, die Österreicher hassen die Juden und die aus der Emigration zurückgekommenen am allertiefsten. Die Österreicher haben nichts gelernt, sie haben sich nicht geändert, ein ganzes Volk als ein ganzer schäbiger Charakter. Ich werde Guggenheim sagen, dass er uns auf den Semmering besucht. Oder in Altaussee. Ich glaube nicht, dass ich in dieses Nazi-Nest fahre. Ich weiß schon, warum ich in Altaussee keine Luft bekomme. Es ist nicht nur wegen der Berge, es ist wegen der vielen Nazis, die dort ansässig sind. Die schönsten Gegenden Österreichs haben immer die meisten Nazis angezogen. Salzburg, Munden, Altaussee, das sind nichts als Nazinester. Lieber langweile ich mich auf dem Semmering, mit dem Dr. Guggenheim wird es erträglich sein. War Heldwein katholisch? Ja. Dann müssen wir ja diese ganze katholische Prozedur über uns ergehen lassen. Nichts ist mir widerwärtiger als ein katholisches Begräbnis. Kann ich noch ein Glas Wasser haben? Aber wenn wir fortwährend an alle diese Scheußlichkeiten denken, dürften wir in diesem Land gar nicht mehr leben. Wohin wir schauen, nationalsozialistische Gemeinheit und katholischer Schwachsinn. Wenn die Königin gegen 12 kommt, können wir ja nicht schon um 3 auf dem Döblinger Friedhof sein. Das Begräbnis ist erst um 3:30. Zu Juwelierbegräbnissen gehen genau die Leute, die ich nicht ausstehen kann. Die ganze sogenannte feine Gesellschaft, ein ganzes Rudel Gräfinnen. Haben Sie meinen dicken schwarzen Mantel ausgebürstet, Fräulein Zallinger? Natürlich, Herr Herrenstein. Natürlich, Herr Herrenstein. Für das Begräbnis nehmen wir den Renault. Natürlich, Herr Herrenstein. Natürlich, Herr Herrenstein. Natürlich, Herr Herrenstein. Natürlich, Herr Herrenstein. Nur Kaltes gibt es. Nur Kaltes. Natürlich, nur Kaltes, Herr Herrenstein. Ich weiß gar nicht, warum die Ringstraße so berühmt ist. Sie ist doch eine der hässlichsten Straßen der Welt. Nichts als pompöser Kitsch. Das Parlament, die Burg, die Oper. Alles Beispiele schauerlicher Architekturverirrungen. Geschmackloses Baumeister allerlei. Monströse Zuckerbäckerei. Ein Gebäude scheußlicher als das andere. Und doch lieben wir das Ganze. Merkwürdig. Sie sagen ein klarer Tag? Für mich ist alles trüb. Seit der Dr. Funder tot ist, verschlimmert sich mein Sehvermögen. Widerlich gesagt, nicht wahr? Der Leidende wird oft dichterisch. Er geht ungeniert in den Kitsch hinein, wie wenn er in einen köstlichen Garten hineinginge. Die Katastrophe wird sein, wenn ich überhaupt nichts mehr sehe. Wenn ich nichts mehr sehe und nichts mehr höre. Wenn ich in allem und jedem nur noch auf Sie angewiesen bin, Richard. Jetzt hätte ich gern meine Banane. Dienstag sind 5 Pillen vorgeschrieben. Mittwoch 4, Donnerstag 5. Jetzt ist auch das Wasser widerwärtig. Das war doch ein Hochgenuss, das Wiener Wasser, soweit ich zurückdenken kann. Die Proletarier haben alles ruiniert. Selbst das Wiener Hochquellenwasser. Fahren Sie mich gleich hinter der Familie Heldwein vor das offene Grab, damit wir rasch wieder zu Hause sind. Wahrscheinlich kommen dieselben Leute wie zum Begräbnis von Köchert und zum Fischmeisters Begräbnis. Zu diesen Leuten habe ich Millionen getragen, alles ziemlich überflüssig. Der Adel macht die Leute noch heute ganz verrückt. In Österreich ist er abgeschafft und macht noch immer alle verrückt. Dummes, unbelehrbares Volk. Für den Adel und die Witzbolder haben die Österreicher am meisten übrig. Stirbt ein Kabarettist, strömen Zehntausende zu seinem Begräbnis. Abgeschmackte Menschheit. Früher haben sie Gedichte geschrieben. Tun sie das nicht mehr? Sie haben doch immer eine lyrische Ader, wie gesagt wird, gehabt. Aber mir ein Gedicht von Ihrer Hand vorzulesen, das getrauen Sie sich doch nicht. Es ist auch besser so. Der eigenes Vorlesende macht sich doch lächerlich. Sie sind zu intelligent, um sich eine solche Blöße zu geben. Nicht alle sind so klug. Haben Sie in den 25 Jahren, die Sie jetzt bei mir sind, niemals gedacht, dass Sie mich töten wollen? Erschlagen? Von hinten? Das wäre doch naheliegend. Ich weiß, was Sie denken, wenn Sie so hinter mir stehen. Die meiste Zeit schweigsam, wortlos. Ich bin mir sicher, Sie werden mich nicht umbringen. Seit langer Zeit bin ich sicher in diesem Punkt. Hat es Sie jemals gereut, dass Sie bei mir sind, Fräulein Zallinger? Natürlich nicht, Herr Herrenstein. Sie sind jetzt 42 Jahre in meinem Haus, Fräulein Zallinger. Sie hat Ihre Karriere meinetwegen abgebrochen. Wir werden jetzt wieder jeden Tag Musik machen. Sie werden jeden Tag ein anderes Stück spielen, damit Sie wieder in Übung kommen. Das war ja auch immer ein musisches Haus, in dem das Mäzenatentum an oberster Stelle stand. Die Herrenstein haben Hugo Wolf groß gemacht und Brahms verachtet. Als Kinder mussten wir vor dem Frühstück auf den Balkon hinausgehen und dem Chor sagen, Wolf ist der größte Komponist, Brahms ist eine Niete. Täglich, Richard, tagtäglich, die Ringstraße wartete schon darauf, dass wir auf dem Balkon unseren Spruch aufsagten. Das war unser eigentliches Morgengebet, Wolf ist der größte Komponist, Brahms ist eine Niete. Bis an sein Lebensende hat das Haus Herrenstein-Wolf eine Pension gezahlt. Etwa in der Höhe eines Ministerialratsgehalts. Wenn im Musikverein Brahms gespielt worden ist, haben wir hier vom Balkon eine schwarze Fahne hinuntergelassen. Selbst wenn es sich nur um ein ganz kleines Musikstück von Brahms handelte, hissten wir die schwarze Fahne. Musikfanatische Familie sozusagen. Ich persönlich wollte kein Mäzen sein und die Musik interessierte mich auch nicht so wie meine Eltern. Ich bin ja nicht gegen die Kunst und gegen die Künstler. Ich vertrage sie nur nicht. Ich bin krank und alt. Wenn wir vom Semmering zurückkommen, spielen Sie wieder auf dem Bösendorfer, Fräulein Zallinger. Es wird uns allen gut tun. Was für ein Unsinn, das gesagt zu haben. In Altaussee stinkt es immer nach Essen. Der Küchengeruch kann nicht aus dem Tal hinaus. Genau da, wo wir sind, konzentrieren sich die Küchengerüche des ganzen Tales. Die Leute kochen mit altem Schweinefett und den Fisch bringen sie auch nur stinkend auf den Tisch. Ich lechze nach guter Luft, aber wo ist gute Luft, weder hier noch in Altaussee? Auf dem Semmering haben wir die Mäuseplage, natürlich, wenn das Haus fortwährend leer steht. Tagelang stinkt es nach Mäusekot, und wenn wir lüften, verkühlen wir uns. Was sagen Sie, Richard? Sind wir da oder sind wir nicht da, wenn die Leute kommen? Wie spät ist es denn schon? 10:10. 10:10. Wenn der Direktor Holzinger kommt, sagen Sie, ich bin nicht da. Lassen Sie ihn gar nicht herein, das geht nicht. Ich muss ihn empfangen. Ist denn die Uhr stehen geblieben? Sie haben recht, Herr Hermstein. Die Uhr ist stehen geblieben. Dann ziehen wir sie doch auf. In letzter Zeit vergessen wir oft, die Uhr aufzuziehen. Es ist diese alte Gewohnheit, dass ich die Uhr aufziehe. Ich habe sie schon in meiner Kindheit aufgezogen. Wir sollten nicht vergessen, sie aufzuziehen. Es ist jedes Mal, wie wenn ich mich selbst aufzöge. Merkwürdig. Trüb ist es heute. Ich könnte Ihnen schon jetzt sagen, wohin sich die einen und wohin sich die anderen setzen. Vor 5 Jahren hat mir der Dr. Friedländer 3 Jahre gegeben. Ich bin noch immer da. Insofern habe ich mich schon 2 Jahre überlebt. Ich will nicht sterben, das ist es. Ich sage zwar immer, ich sterbe, aber ich will nicht sterben. Ich habe mich schon lange nicht so schlecht gefühlt wie heute. Das Wetter macht einen eigenartigen Kopf. Die Samstage sind immer die schlimmsten, wenn ich von den Sonntagen absehe. Die Sonntage waren mir zeitlebens verhasst. Die Welt erscheint an den Sonntagen so künstlich wie an keinen anderen Tagen. Die Menschen sind künstlich, die Natur ist künstlich, alles ist künstlich an den Sonntagen. Die Sonntage sind die Unnatürlichkeit selbst. Völlig klar, sagen Sie, Richard. Ein völlig klarer Tag. Die Königin von England. Grauenhaft. Aber ich bedauere sie nicht. Sie könnte abdanken, weggehen, sich zurückziehen. Die Leute machen sich unter der Krone zum Narren. Die Könige haben immer nur eine Narrenkrone aufgehabt. Auf dem Semmering werde ich, wenn ich die Kraft dazu habe, mir die Schuhe selbst anziehen. An die künstlichen Füße Schuhe anzuziehen, ist ja gerade die Lust. Kein Mensch zieht lieber Schuhe an, als der, der nur Kunstfüße hat. Ein Betrunkener hat mich zur Puppe gemacht. Eine 25 Jahre alte Lächerlichkeit. Eine Alltagskarambolage. Nichts als eine Alltagskarambolage, Richard. Sie brauchen sich den Kopf nicht zerbrechen darüber, denn ich habe meinen eigenen darüber schon zerbrochen. Natürlich, Herr Hermstein. Die Leute verfolgen mich mit ihrem Hass, soweit ich zurückdenken kann. Lauter angesehene Leute, gesunde Leute, wohlhabend, reich. Sie laden mich ein, aber ich gehe nicht hin. Fortwährend schicken sie Einladungen, aber ich reagiere nicht darauf. An meinem Geburtstag will ich, dass alle Vorhänge zugezogen bleiben. Den ganzen Tag. Es wird nicht reagiert. Glückwünsche sind Verhöhnungen. Es war vorauszusehen, dass alle die Königin von England sehen wollen. Das Pack. Was ist dann, wenn die Entwässerungspillen nichts mehr nützen? Herr Direktor Holzinger. Ja, natürlich. Ich erwarte ihn, ja. So kommen Sie doch her. Das Ganze ist doch gleich erledigt. Sie geben mir die Mappe und ich unterschreibe. Und Sie können wieder gehen, geben Sie her. Lesen Sie vor. Ich erbitte Ihre Zustimmung, den Aufsichtsrat bis spätestens 23. Oktober einzuberufen, Kreisel Eder. Das ist ja das Einfachste und Üblichste. Haben Sie eine Feder, Herr Holzinger? Dieser widerliche Kreiseleder. Dieser widerliche Kreiseleder. Ich dachte, es ist etwas Außergewöhnliches, Herr Holzinger. Dabei ist es nichts Außergewöhnliches, nur von Kreiseleder. Nicht wie sonst, Herr Holzinger. Heute habe ich keine Zeit für Sie. Eine Menge Leute kommen. Alle wollen die Königin von England sehen. Das verstehen Sie doch. Die Königin von England will jeder sehen. Elisabeth II., das verstehen Sie doch, Herr Holzinger. Selbstverständlich, Herr Herrenstein, abrupt. Die Königin von England kommt ja nicht jeden Tag nach Wien. Wahrscheinlich kommt sie nur einmal in ihrem Leben nach Wien. Selbstverständlich, Herr Herrenstein, abrupt. Wir sehen uns, wenn ich vom Semmering zurückkomme. Selbstverständlich, Herr Herrenstein. Ist Ihre Frau wieder gesund? Selbstverständlich, Herr Herrenstein, abrupt. Ein kranker Mensch ist ein Übel. Ganze Familien rottet so ein kranker Mensch aus, wenn es ihm sein muss. Ich dachte, es sei etwas Wichtiges nur von Kreiseleder, von diesem widerlichen Kreiseleder. Aber natürlich ist alles wichtig. Alles ist wichtig. Wir vergessen immer, dass alles wichtig ist, Richard. Es gibt nichts Unwichtiges. Glauben Sie nicht auch, Richard, dass es nichts Unwichtiges gibt? Dass alles wichtig ist. Darauf beruht doch alles, dass alles gleich wichtig ist und nicht anders. Die Leute wären alle viel glücklicher, wenn sie wüssten, dass alles gleich wichtig ist. So ersticken sie andauernd in ihrem Unglück. Ich habe gewusst, dass Sie der Erste sind, Guggenheim. Sie vor allem wollen die Königin von England sehen, Sie mit Ihrem Union Jack. Ach, Richard, lassen Sie uns doch für ein paar Augenblicke allein, ordnen Sie die Post. Suchen Sie einen Baedeker mit einer Semmering-Beschreibung heraus. Sie ahnen nicht, in was für eine fürchterliche Lage ich mich versetzt habe, indem ich zu meinem Neffen gesagt habe, er könne herkommen und Elisabeth II. In Augenschein nehmen. 40 Leute werden kommen. Und das einen Tag, bevor wir auf den Semmering fahren. Nach Altaussee wollten Sie doch. Nein, in dieses Nazinest fahre ich nicht mehr. Aber dort haben Sie doch Ihr schönes Haus. Das ist mir gleichgültig. Ich habe auch auf dem Semmering ein schönes Haus. Wir können nicht überall hinfahren, wo wir schöne Häuser haben. Und wer sagt, dass diese Häuser alle schön sind? Die meiste Zeit denke ich, diese Häuser sind hässlich. Ihr Haus in Altaussee ist wirklich schön. Mein lieber Guggenheim, ich habe die Jahrhundertwende-Häuser immer gehasst. Veranden, Holzbalkone, Aussicht auf das Gebirge. Was gibt es Scheußlicheres? Im Grunde fühle ich mich hier in meinem Wiener Haus am wohlsten. Aber von Zeit zu Zeit muss ich hinaus. Die Wiener sind noch am erträglichsten. Die Leute auf dem Land sind mir widerwärtig. Man kann mit ihnen nichts reden. Sie verstehen nicht, was man sagt. Sie begaffen einen nur und denken an das Geld, das sie einem herausziehen können. Jedes Mal, wenn ich auf dem Land angekommen bin, denke ich, das habe ich notwendig gehabt. Vor allem fehlen Sie mir, Guggenheim. Es wird so viel von Nachbarschaftshilfe geredet. Wir beide praktizieren sie. Einmal kommen sie zu mir, einmal komme ich zu ihnen. Der Gesprächsstoff ist uns noch nie ausgegangen. Stellen Sie sich vor, 40 Leute, wenn nicht mehr, Guggenheim. Sie warten alle nur darauf, dass ich krepiere. Aber Sie wissen ja, diese Leute erben nichts. Dafür habe ich schon gesorgt. Sie wissen es noch nicht. Aber Richard hat mir gedroht, mich zu verlassen. Ein Erpressungsversuch möglicherweise. Wahrscheinlich ein Erpressungsversuch. Faselt etwas von Amerika, Kalifornien. Seit Wochen lebe ich unter dieser Bedrohung. Das war vorauszusehen, dass dieses Verhältnis einmal in Brüche gehen wird. Ich bot ihm eine enorme Gehaltserhöhung, das beeindruckte ihn nicht sonderlich. Aber ohne Richard bin ich erledigt. Ich glaube, er hat auch ein neues Verhältnis. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß auch, wer das ist. Sie kennen doch diesen Dr. Schuppig? Schuppig? Genau, dieser Dr. Schuppig. Der war doch 3 Jahre in Australien. 4 Jahre. Ich hatte ihn einmal unter Vertrag, nicht unsympathisch, aber gefährlich. Jede Möglichkeit nützt Richard aus, um mit Schuppig zusammen zu sein. Stellen Sie sich vor, Richard geht mir weg und lässt mich sitzen. Mehr oder weniger habe ich ihm mein halbes Vermögen versprochen, darauf war er gar nicht eingegangen, als überhörte er alles, was ich diesbezüglich sagte. Nichts als Schleue, durchtrieben, Guggenheim. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Richard Sie verlässt. Er ist doch über 25 Jahre bei Ihnen. Das sagt gar nichts. Wenn wir einen Menschen am notwendigsten haben, verlässt er uns. Ein fremder Mensch an meiner Seite ist mir unerträglich. Die Verlässlichkeit von Richard lässt zu wünschen übrig. Alle Augenblicke ertappe ich ihn bei einer Ungenauigkeit. Aber ich sage nichts. Ich sage absolut nichts. Er darf nicht glauben, ich weiß von dieser Sache. Schuppig hat doch dieses Buch geschrieben. Ja. Indem ich auf gemeine Weise vorkomme, verschlüsselt, aber ich komme vor. Lauter Details, die ihm nur Richard zur Kenntnis gebracht haben kann. Zuerst hatte ich große Lust, den Mann zu verklagen. Dann sah ich die Lächerlichkeit einer solchen Vorgangs. Totschweigen ist die einzige Methode. Ich hätte mir nur geschadet, mehr dadurch geschadet als durch das, was in Schuppigs Buch steht. Mich interessiert die Königin von England nicht. Das ist etwas für die Jugend, die mit der Dummheit auf großem Fuß lebt, und für das alte Gesellschaftsgesindel in der Stadt. Ich bin natürlich gerührt, dass Elisabeth die Zweite hierher kommt und ich sie sehen kann. Ich war 12 Jahre in Oxford, wie Sie wissen. Ich verdanke England nicht mehr und nicht weniger als meine Existenz. Daran habe ich nicht gedacht. Richard will nach Altaussee, weil Schuppig dort ein Haus hat. Diese Schuppig sind eine alte Nazi-Familie. Der Vater war SS-Obersturmbannführer. Ich gehe aber auf den Semmering. Ich hasse den Semmering und gehe doch hin. Schon als Kind habe ich den Semmering gehasst. Natürlich ist Altaussee ein schöner Ort, aber ich gehe nicht nach Altaussee. Aus allen diesen Gründen, Guggenheim, ich gehe auf den Semmering, obwohl mir davor graust. Heute laufen auf dem Semmering die wild gewordenen Proleten mit Hosenträgern und Pumphose herum. Jedes Hotel ist heute ein Gewerkschaftsheim. Das könnte Richard so passen, mich in Altaussee auf der Terrasse sitzen zu lassen und sich mit Schuppig herumzutreiben. Was, wenn mich Richard wirklich verlässt? Ich glaube, es ist nur eine Drohung, eine Erpressung. Die Amerika-Geschichte, von der er faselt, ist eine völlig frei erfundene, Guggenheim. Das Fräulein Zallinger will nach Lourdes. Wann reisen Sie denn nach Lourdes, Fräulein Zallinger? Am 21. Am 21. November, nicht Oktober. Denn da sind Sie ja auf dem Semmering. Wann waren Sie in Fatima? Vor 3 Jahren. Die Leute machen eine Glaubensreise und sind überzeugt, dass es ihnen hilft. Ihre Großmutter war ja schon in Lourdes, nicht wahr? Ja, Herr Herrenstein. Der alte Zallinger war, wie Sie vielleicht nicht wissen, einer der hervorragendsten Kapellmeister. Leider war er fortwährend krank. Nicht allererste Kategorie, aber ganz und gar hervorragend. Hat nie an der Oper dirigiert, sehr oft an der Volksoper und an der Bayerischen Staatsoper in München. Großer Pädagoge Guggenheim, jahrelang. Die Töchter haben das Talent geerbt. Heute hat uns das Fräulein Zallinger nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder eine Kostprobe ihrer Kunst gegeben. Ein kleines Chopin-Stück. Der Neffe tritt ein. Früher bist du jeden zweiten Tag gekommen. Das war allerdings zu viel. Aber wenigstens einmal in der Woche könntest du deinen kranken Onkel aufsuchen. Nicht wahr, Fräulein Zallinger? Man kann nicht nur nehmen, man muss auch geben. Aber die heutige Jugend gibt nichts, sie nimmt nur. Sie reißt alles an sich und gibt nichts. Das habe ich notwendig, dass an die 40 Leute hier hereinkommen, um Elisabeth II. Zu sehen. Ich habe gesagt, du kannst sie sehen, nichts weiter habe ich gesagt. Und jetzt kommen 40 Leute, du bringst mich in eine entsetzliche Lage. Du weißt doch, wie krank ich bin. Anstatt mich zu schonen, lieferst du mich diesen Leuten aus. Ich hasse alle diese Leute, wie du weißt. Noch dazu, wo ich heute auf das Begräbnis von Heldwein muss. Du gehst doch auch hin, selbstverständlich. Selbstverständlich. Die ganze Woche hast du dich nicht um mich gekümmert. Ich hätte krepieren können. Ich sitze hier und habe einen gesunden Neffen und verkomme. Wenn ich Guggenheim nicht hätte. Auf Richard ist auch kaum mehr Verlass. Sie haben es gut, Guggenheim, dass Sie keine Nichten und Neffen haben. Dadurch haben Sie weder einen Neffen noch ein Nichtenproblem. Wir stopfen alles in die jungen Leute hinein und sie quittieren es mit Missachtung. Wenn mich Richard verlässt, habe ich gedacht, habe ich wenigstens dich. Aber dieser Gedanke ist doch ein absurder. Du hast richtig gehört. Richard hat vor, nach Amerika zu gehen mit diesem Dr. Schuppich, mit dem er ein Verhältnis hat. Dann stehe ich da. Richard trifft sich an den Wochenenden mit diesem Schuppich in Altaussee. Dafür habe ich Beweise, und zwar in meinem Haus. Ich fahre auf den Semmering. Ich hasse den Semmering, aber ich fahre auf den Semmering, auf Biegen oder Brechen. Denk daran, was auf dich zukommt. Schließlich bist du der Einzige, dem ich noch vertrauen kann. Nun geh schon. Bemühe dich um die Herrschaften. Haben Sie wieder amerikanische Nachrichten? Keine neuen. Das wäre für mich furchtbar, wenn Sie mich im Stich ließen. Schließlich dauert es mit mir ja nicht mehr lange. Halten Sie doch noch diese kurze Zeit durch. Was bietet Ihnen Amerika, überlegen Sie, in Ihrem Alter Mitte 50? Da kann man doch nicht nach Amerika gehen, um ein neues Leben anzufangen. Das ist ja alles schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ich sehe nur Umrisse. Wer ist denn die Große überhaupt? Die Gräfin Ergens. Nicht die Gudenus? Die Gräfin Ergens, sagen Sie, die Geschiedene? Seitdem sie ihr Kochbuch veröffentlicht hat, ist sie noch unerträglicher. Nirgendwo habe ich schlechter gegessen als bei der Ergens. Wo komme ich hin, wenn ich all diesen Leuten die Hand gebe? Ich bin ja halb tot. Ich brauche mich nicht halb tot zu stellen, ich bin es ja. Die Leute machen es sich einfach. Sie kommen zu mir, um Elisabeth II. Zu sehen. Wie viele sind es denn schon? 10, 11, 12, 20. Aber es sollen doch 40 sein. Ich zahle Ihnen doch mehr als alle anderen Ihnen je, Richard. Wenn ich gesund wäre, würde ich glatt mit Ihnen nach Amerika gehen. Aber wahrscheinlich ist Amerika nur eine Finte, die Sie mir vormachen. Eine raffiniert vorgemachte Finte. Sie haben mich immer getäuscht, Richard. Schließlich sind Sie in meine Schule gegangen. Victor! Victor! Mach doch einen Augenblick das Fenster auf. Mach das Fenster wieder zu. Es kommt ja nur Gestank herein. Was stehst du da? Kümmere dich um die Gäste. Deine Gäste sind ja schließlich deine Gäste, nicht meine. Mein lieber Rudolf, wie gut du aussiehst. Ich habe gehört, du warst in Bad Gastein, du glücklicher Mensch. Hast du gehört? Frunsberg hat die Aschenhöhe gekauft. Die Aschenhöhe. Jetzt haben wir sie los. Ich war nie auf der Aschenhöhe. Aber natürlich, Rudolf. Silvester 36. Um 4 Uhr früh bist du geflüchtet, weil dich mein Mann mit dem Gewehr bedroht hat. Auf dich waren alle immer eifersüchtig. Wie du gut aussiehst, Rudolf. Nicht wahr, Richard? Rudolf sieht wunderbar aus. Du bist ja auch ein Gesundheitsapostel, Rudolf. Und sonst läuft alles gut? Ich war nie auf der Aschenhöhe und ich bin nie von deinem Mann bedroht worden. Ich kenne diese Aschenhöhe gar nicht. Oh mein Gott, Rudolf, du bist immer zu Scherzen aufgelegt. Wann kommt denn die Königin? Weiß man das schon genau? Gegen 12. Gegen 12? Das ist es ja gleich, Rudolf. Ich freue mich so, dich zu sehen. Die Gräfin Winterhalter. Die Winterhalter? Ich dachte, es ist die Gudenus. Die hat immer diese geschmacklosen Ringe an den Fingern. Glauben Sie, die gehen alle gleich wieder, wenn der Spuk vorbei ist? Ja, natürlich, Herr Herrnstein. Ja, natürlich, Herr Herrnstein. Diese Leute setzen sich oft fest. Wir laden sie für den Vormittag ein und sie lungern noch um 4 am Nachmittag hier herum. Das habe ich doch alles schon erlebt. Mein Neffe, ist er anständig gekleidet, wie es sich für meine Nachfolger gehört? Ja, natürlich, Herr Herrnstein. Am liebsten hinterließe ich gar nichts. Einen Trümmerhaufen am liebsten. Egal wem wir etwas vermachen. Es ist immer falsch, Unsinn, schauerlich. Die Brüder Bartenstein. Unverschämt. Das werde ich Viktor heimzahlen. Die Bartensteine in meinem Haus. Das betrachten die wohl als eine günstige Gelegenheit, mich und mein Haus auszuspionieren. Diese Schweine. Was haben die beiden denn an? Sind die denn auch schwarz gekleidet? Ja, natürlich, Herr Herrnstein. Das heißt natürlich, die gehen auch auf das Heldweinbegräbnis. Zuerst gehen sie zum Herrnstein, das alte Schwein, wie sie sagen. Und dann kommt auch noch die Königin von England. Und dann trotten sie hinter dem alten Heldwein her. Seit ich aus Bad Gastein zurück bin, vertrage ich überhaupt keine Leute mehr. Ich vertrage ihren Geruch nicht. Così fan tutte, das müsste mehr oder weniger auch eine Vorstellung nur für mich sein, weil ich die Ausdünstung der Leute nicht mehr vertrage. Aber Così fan tutte spielen sie nicht. Der neue Operndirektor ist auch eine Niete. Aus Altaussee wird nichts, Richard. Das schlagen Sie sich aus dem Kopf. Der Dr. Schuppig ist doch der Mann, der dieses widerliche Buch veröffentlicht hat, in dem ich vorkomme. Was der Dr. Schuppig in seinem Buch über mich geschrieben hat, ist alles nicht wahr. Und doch, wie lange kennen Sie denn den Dr. Schuppig schon? Sie kennen ihn doch schon eine ganze Zeit. Hat Sie Dr. Schuppig zu Amerika überredet? Ich will nicht in Sie eindringen. Aber schließlich interessiere ich mich für das, was den Menschen betrifft, der mir der Nächste ist. Das sind ausschließlich Sie, Richard. Ausschließlich. Das wissen Sie doch, Richard. Sie wissen ganz genau, wie ich zu Ihnen stehe. Ich brauche Ihnen ja nicht zu sagen, wie groß meine Sympathie für Sie ist. Das ist ja keine Neuigkeit. Aber vielleicht ist es notwendig, das einmal auszusprechen. Wenn Sie mich verlassen, töten Sie mich. Ich bin ohne Sie nichts wert, das wissen Sie. Dann bin ich nicht nur ein Krüppel, sondern ein toter Krüppel. Was ist, wenn ich Ihnen das Haus in Altaussee vermache? Das ist doch ein Beweis. Aber Sie sind doch kein schlechter Mensch. Auf dem Semmering werde ich mein Testament abändern. In Ihrem Sinn, Richard. In Ihrem Sinn. Sie können alles von mir haben, wenn Sie bleiben. Alles. Wirklich alles. Rudolf, unglaublich, wie gut du aussiehst. Victor hat uns eingeladen. Einen bezaubernden Effekt. Eine Gelegenheit, die nie mehr kommt, nie mehr. Bartgerstein hat dir gut getan, Rudolf. Das sieht man, das gute alte Bartgerstein. Meine Zeilinger, wie eh und je. Das ist die Strafe. Jahrelang habe ich zu diesen Leuten keinen Kontakt aufgenommen und jetzt sind sie alle da. Ich weiß ja, warum ich mich von allen getrennt habe, von diesem Pack. Abgeschnitten von der Gesellschaft, abgeschnitten. Das habe ich notwendig gehabt. Stumpfsinniges Gesindel. Ein so schöner Tag, Herr Herrnstein. Mir gefällt nichts mehr. Fatzke, blöder Kerl. Hat sein ganzes Vermögen durchgebracht. Auf dem Semmering besprechen wir alles Weitere. Natürlich, Herr Herrnstein. Es ist Zeit, dass die Königin kommt. Mich widert das an und das in meinem Haus. Ist die Gudenus nicht da? Nein. Manche Frauen bleiben schön, gleich wie alt sie werden. Die Gudenus ist eine Schmuckfanatikerin, das ist allerdings abstoßend. Aber sie ist die einzige Frau, mit der ich reden kann. Selbst über Nietzsche. Nicht wahr, Dr. Guggenheim? Ja, die Gudenus. Die wäre doch etwas für Sie gewesen, die Gudenus. Die Gudenus und Sie, die einzige nicht geschwätzige Person. Die lachen wirklich über alles, das der Neuz sagt. Jetzt ist sie da. Die Gudenus. Ich habe mich nicht zurückhalten können. Ich muss dabei sein. Mein lieber Guggenheim, ich habe Ihr Buch schon ausgelesen. Hervorragender zweiter Teil, Guggenheim. Apokalypse. Einfach großartig. Aus jeder Zeile lese ich heraus, dass Sie in Oxford eine Professur gehabt haben. Ein grandioses Buch. Wahrscheinlich haben Sie jahrelang daran gearbeitet. Jedes Detail ein Vergnügen. Die Guggenheim sind, wenn sie einmal tot sind, ausgestorben. Durch und durch philosophisch. Alles ganz vom englischen Geist durchdrungen. Was sagen Sie, Herrnstein? Ist unser Emigrant nicht ein ganz und gar außergewöhnlicher Kopf. Diese Köpfe sterben aus. Die gibt es nicht mehr, wenn unser Guggenheim tot ist. Neutz hat wieder seinen großen Tag. Wären Sie nicht lieber in England geblieben? Ach nein, ich bin ja hier zu Hause. Das sagen Sie so. Schreckliches Land, dieses Österreich, das kann Ihnen doch nicht gefallen, wo Sie so lange in England und noch dazu in Oxford gelebt haben. Doch, doch, liebe Gräfin, ich bleibe da und werde hier sterben. Guggenheim ist unser Urösterreicher. Habe ich nicht recht, Herrnstein? Es ist die zweite Auflage gedruckt worden. Das ist erstaunlich für ein philosophisches Werk. Davon werden doch meistens und höchstens nur ein paar hundert Exemplare verkauft. Denken Sie nur an den Tractatus Logicus Philosophicus. Die Jugend beschäftigt sich heute mehr denn je mit Philosophie. Kommen Sie mir nicht mit der heutigen Jugend. Die ist doch durch und durch sentimental und antigeistig. Die flieht doch, wo sie nur kann, das Denken. Da muss ich Ihnen recht geben, Herrnstein. Mein Gott, meine eigenen Enkelkinder lesen das ganze Jahr nicht einen einzigen akzeptablen Satz. Wenn es hochkommt, die Presse. Dieses widerliche Blatt. Das Sie aber abonniert haben. Weil es seit fast 100 Jahren in der Familie die Gewohnheit ist. Aber Sie lesen doch die Presse tagtäglich. Das ist es ja, das mich ärgert, ein so fürchterliches Blatt, und ich lese es täglich. So geht es doch allen Leuten mit allen Blättern. Sie sind schauerlich und werden doch gelesen. Ich glaube, die Königin verspätet sich, mein lieber Herrnstein. Irgendetwas fasziniert mich an dieser Frau. Ich weiß nicht, was es ist. Ich hasse alles, woher sie kommt, und doch fasziniert sie mich. Allerdings nur sie. Alles andere aus dieser perversen Küche stößt mich ab. Ach, Dr. Guggenheim, wenn ich Sie nicht hätte, am liebsten nehme ich Sie mit auf den Semmering. Ich lade Sie ein, Guggenheim, ich lade Sie ein. Sie packen sich ein paar Sachen ein und kommen mit auf den Semmering. Es hält sich ja nichts hier in dieser Teufelstadt. Wir nehmen uns ein Thema vor und kauen daran, während wir uns warm einheißen lassen. Wie denken Sie darüber? Ja, wenn Sie das wünschen. Natürlich wünsche ich das. Ja, wenn es sein muss. Vielleicht nehmen Sie die Hegel-Ausgabe mit, die Sie mir so empfohlen haben. Der Semmering ist gut für Hegel oder für Montaigne. Es ist mir egal, wenn es nur etwas Großes ist. Die Jugend ist absolut nichts wert und wird doch erwachsen. Und die Welt geht nicht unter. Verrückt, nicht wahr? Sie Glücklicher, Sie müssen nicht auf das Heldweinbegräbnis gehen. Solche Leute wie Sie brauchen überhaupt kaum auf den Friedhof zu gehen, weil Sie sich nicht mit allen diesen scheußlichen Leuten gemein gemacht haben. Aber der Besitzer der Firma Herrnstein muss zu allen diesen Begräbnissen gehen. Glauben Sie mir, das ist nichts weniger als entsetzlich. Ich glaube, es ist soweit. Wie viel glauben Sie denn, sind das? Das sind doch mehr als 40 Leute. Das hört sich an, als wären es 100. Mehr als 100. 80 oder 90. Unglaublich. Es ist das erste Mal, dass Elisabeth II. Nach Wien kommt, glaube ich. Mit Sicherheit war sie noch nicht da. Soll ich Sie auf den Balkon schieben, Herr Herrnstein? Was fällt Ihnen ein, Richard? Mich interessiert das Ganze nicht. Das ist nur für den Abschaum. Gesindel Widerwärtiges. Damit habe ich sie aber endgültig los. Das ist das letzte Mal, dass diese Leute in meinem Haus sind. Sie sind ja von allen die abscheulichsten. Sie sind genau die, die ich am tiefsten hasse. Dieses gesunde Gesindel. Sofort auf den Döblinger Friedhof, wenn Sie weg sind. Mein lieber Guggenheim, schlafen Sie sich aus. Fahren Sie morgen mit mir auf den Semmering. Es wird Ihnen gut tun. Sie kennen doch den Semmering genauso gut wie ich. Heute ist es nicht mehr modern, auf den Semmering zu fahren. Der ist nur mehr was für ganz alte Leute. Deshalb fahre ich ja hin. Wir waren als Kinder jedes Jahr auf dem Semmering. Im Pannhans. Gibt es das noch? Alles gibt es noch, Guggenheim. Aber nichts werden Sie wiedererkennen. Der Sozialismus hat auf dem Semmering alles verkommen lassen. Aber der Sozialismus auf dem Semmering und die Sozialisten auf dem Semmering sind mir noch tausendmal lieber als der Nationalsozialismus und die Nationalsozialisten in Altaussee. Nun gehen Sie schon auf den Balkon, Guggenheim, und machen Sie Ihrer Königin die Aufwartung. Guggenheim geht mit hochgehaltenem Union Jack zu den anderen auf dem Balkon. God save the Queen! Wollen Sie sie nicht auch sehen, Elisabeth II.? Nein. Ein abstoßendes Schauspiel. Plötzlich reißt der Balkon ab und stürzt in die Tiefe. Wahrscheinlich sind alle tot. Sicher. Elisabeth II. Von Thomas Bernhard. Hörspielbearbeitung Ulrich Gerhardt. Herrenstein, Wolfgang Gasser, Richard, Peter Matitsch, Fräulein Zallinger, Irm Herrmann, Dr. Guggenheim, Peter Simonischek, Direktor Holzinger, Helmut Berger, Gräfin Gudenus, Bibiana Zeller, Viktor, Josef Lorenz, Sprecher, Michael König und Vera Borek, Hella Ferstl-Reichmann, Monika Theimer. Tongestaltung Markus Gassner, Hertha Werner und Gerhard Wieser. Regieassistenz Lukas Meierhofer, Regie Ulrich Gerhardt. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Österreichischen Rundfunk 2004.